Hörverständnisübung Nummer 16. Der Parksünder. Herr und Frau Busch sind mit dem Wagen in der Stadt. Sie müssen noch etwas aus der Reinigung abholen. Alle Parkplätze sind besetzt. Da lässt Herr Busch seinen Wagen einfach in der Nähe des Geschäfts stehen. Ach du, ich glaube, wir halten hier schnell mal. Da kann ja nichts passieren. Ich gehe schnell in das Geschäft rüber und hol das ab. Ich lasse den Motor laufen, du bleibst im Auto sitzen. Da kann ja nichts viel passieren. Ach, ich glaube, ich stelle den Motor doch lieber ab. Es dauert ja noch ein bisschen. Grüß Gott. Grüß Gott. Wissen Sie, dass hier Halteverbot ist? Ja, mein Mann, der holt nur da drüben gerade was ab. Der kommt sofort wieder. Sie können hier nicht stehen bleiben. Ich muss hier suchen, sofort weiterzufahren. Guten Tag. Was gibt's denn hier? Sind Sie der Halter des Fahrzeugs? Ja, natürlich. Wissen Sie nicht, dass hier Halteverbot ist? Ja, natürlich. Weiß Sie ich das können aber hier nicht stehen bleiben. Ja, ich bin aber schon da. Schauen Sie, es ging doch ganz schnell. Ja, ich fahre ja auch gleich weg. Das sagt jeder. Was meinen Sie, wie oft am Tag ich diese Entschuldigung höre? Ja, ich bitte Sie, das ging doch ganz schnell. Ich war bloß in dem Geschäft, hab was abgeholt. Sie wissen doch, wie das ist. Da vorne ist ein Parkhaus. Warum fahren Sie nicht in das Parkhaus hinein? Ja, jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Da vorne, vor dem Parkhaus, die Straße, die ist gesperrt. Und bis ich in das Parkhaus komme, muss ich erst die ganze Umleitung fahren und bloß um das bisschen hier abzuholen. Das ging doch ganz schnell. Schauen Sie, für euch Autofahrer haben wir die Parkhäuser gebaut mit viel Geld. Und jetzt sind sie fertig und kein Mensch fährt rein. Sie stehen die ganze Zeit leer. Wie stellen Sie sich das vor? Na ja, normalerweise benutze ich ja auch das Parkhaus, nicht wahr? Das ist, aber ich wollte eben bloß was abholen. Das Außerdem, müssen Sie doch verstehen. Schauen Sie, es gibt doch öffentliche Verkehrsmittel. Ach, das. Schauen Sie, wozu habe ich denn ein Auto? Die Stadt betreibt Werbung über Park and Ride und Sie nutzen es nicht. Na ja, gut, also ich fahre ja auch gleich weg. Und ich störe ich ja hier gar nicht. Ihr Funkstreifenwagen steht ja auch hier. Also hören Sie zu, wir führen hier gar keine langen Diskussionen. Sind Sie mit einer gebührenpflichtigen Verwarnung von 10 Mark einverstanden? Also ich würde sagen, unter diesen Bedingungen würde ich vielleicht sogar Einspruch erheben. Ach, lass doch, es hat doch keinen Zweck. Das ist doch so mühsam und kompliziert. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen. Sie haben natürlich das Recht, Einspruch zu erheben, aber dann wird die Sache für Sie teurer. Ach, zahle. Ja, kann man dann gleich zahlen bei Ihnen? Selbstverständlich. Ja, was kostet denn das? Ja, darf ich Ihre Papiere haben? Bitte schön, ja, wenn es sein muss. Danke. So. Und 10 Mark kostet das? 10 Mark kostet das, naja, das zahle ich dann gleich. Habe ich nicht noch den Weg, um zur Polizeirevier gehen zu müssen, das ist so. Ja, bitte schön, kriege ich eine Quittung? Sie bekommen eine Quittung? Ja, bitte. So, bitte sehr, das ist Ihre Quittung. Und meine Papiere bitte auch? Ja, bitte schön. Dankeschön. Ja, also dann, Wiedersehen. Auf Wiedersehen und gute Fahrt. Wiedersehen. Danke. So, Donnerwetter, Mensch, die nehmen einem das Geld ab, wo sie können.